Ja, aber das ist auch so typische nackte Kanone, wo sie beim Psychiater hocken, bei der Eheberatung und sagen, ja, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Und der Psychiater sagt, ja, mein Vorgänger hätte sich ja nicht gleich umbringen müssen. So, geht's los? Jo, hallo, wir sind hier, spielen wir mal wieder eine Runde A. In diesem Fall geht es um eine Persönlichkeit und ihr bekommt von mir 11 Tipps, wer es denn sein könnte. Ich finde es schön, dass es dieses Mal um eine Persönlichkeit geht. Mhm. Ja, und das Geile ist, dass wir schon solche Persönlichkeiten sind, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Das finde ich super. Dann fangen wir doch einfach mal in Uhrzeigersinn hier drüben an. Aber ich habe doch keine 11 Tipps. Du hast doch 11 Tipps. Ja, du darfst anfangen, Jürgen. Ich finde es auch schön, wie der Jürgen extra betont, dass wir uns nicht vorstellen. Okay, ja. Hallo, ich bin der Jürgen. Ich bin der Philipp. Und ich bin der Dominik. Das ist, oh boah. Mega schlechter Gag. Oh Gott, nein, bisschen, tut mir leid. Bisschen gemein, leid. Du hast mich klingen lassen, als wenn ich nicht so clever wäre. Dabei kannst du nicht mal bis 10 sehen. This one goes to 11. Wo ist das Problem? Philipp? Ja? Fängst du bitte an? Gerne. Mein Name steht für lächelnder Krieger oder auch der, der den Krieg genießt. Okay, er heißt also nicht irgendwie Richard Müller. Behaupte ich jetzt einfach mal. Joschka Fischer. Tollkühne Behauptungen. Donald Rumsfeld. Na, habt ihr schon? Noch nicht ganz? Na gut. Ahmadinejad. Im Laufe meiner Karriere stellte ich einen arabischen Spion, wurde Ehrenmitglied in mehreren Vereinigungen und eine wohltätige Organisation wurde nach mir benannt. Das klingt so, als wenn es von Punkt A sich deutlich differenzieren würde. Mata Hari. Dr. Chivago. Nein. Die Johanniter. Eine wohltätige Organisation, es tut mir leid. Die Johanniter genießen voll den Krieg. Ich hätte auch der ADAC sagen können. Der ehemalige NBA-Spieler Mahmoud Abdul Rauf. Nein. Drittens, 2011 Drittens. Gab es einen Film von Will Hood über mein Leben. Wer zur Hölle ist Will Hood? Der Regisseur. Danke. Du bist wie jemand, der absichtlich die Welle hart reitet, ohne Sicherheit. Weil mir Filme als Tipps zu geben, ist echt ganz schön risky. I know. Sowas darfst du aber eigentlich auch nur raushauen, wenn du die Lösung parat hast. Ja. Hast du die Lösung parat? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendein Furzfilm. Ein Furzfilm. Na, immer noch nichts? Na gut. Viertens. Ich starb im Alter von 21 Jahren. 21? Das ist nicht so 21 alt. Jahren. What the? Hatten wir schon irgendeine Jahre? Darf ich mir eigentlich Notizen machen? Doch klar. Ich kann mein Diagramm aufmalen. Ich kann mir das alles so schlecht merken. Hatten wir eine Jahreszahl außer diesem Film? Nee. Nein, wir können eine Folge machen ohne jegliche Zahlen. Eine Folge ohne Zahlen. Eine Special Needs Folge für Jürgen. Ich muss mich doch immer an Zahlen festhalten, weil dann das strahlt Kompetenz aus. Zahlen ist alles, was ich habe. Was war das? Keine Ahnung. Ich notiere mich selbst nicht beim Helium schnüffeln. Mit 21? Ja. Es gibt andere Quellen, die sagen 22. Aber naja, das macht also dann, einiges aus. Dann ist ja klar. Da durfte er ja wenigstens ein Jahr lang Bier trinken. Mao Zedong. Nein. Zweiter Wahnsinn. Gut, fünftens. 2010 gab es eine Fotoausstellung zu meiner Ehren in London. Dort befindet sich auch eine Statue von mir. Heißt sie nicht meinen Ehren? Also Nelson ist älter geworden. Ja. 21. Das ist echt finster. Dann gehen wir halt mal alle Statuen durch, die in London stehen. Das ist vor allen Dingen jetzt nicht mal ein Witz. Ich habe neulich wo war der Terroranschlag, bei welcher Brücke? Da ist der Big Ben. Und wenn du ein bisschen weiterläufst beim Big Ben, kommt ein kleiner Park, wo die Blumen liegen für die Terroropfer. Und da sind wirklich viele Statuen von berühmten Leuten, Nelson Mandela und Co. Und ich habe die alle fotografiert. Ich gehe dich jetzt mal ganz kurz durch. Lenk ihn ab, Jürgen. Gib mir noch einen Hinweis. Okay, sechstens. Eine Brauerei füllte 2012 ein Bier mit meinem Namen ab. Es war eine limitierte, ja, wie nennt man das? Edition. Edition. Und es gab davon 10.000 Flaschen. 10.000? Mhm. Es ist ein Bier, was, naja, aber 10.000 Flaschen ist halt auch so eine kleine Edition. Das kann halt in irgendeinem Kopf gewesen sein. Und da ich es auch jahreszeitlich noch gar nicht irgendwie verordnen kann. Ich glaube, das gehört auch tatsächlich in die Kategorie nette Anekdote. Ja. Nicht mit keiner Chance, dass es euch irgendwie weiterbringt. Dummerweise sind das aber, wenn man dann so an die 10 Hinweise zurückdenkt, genau die man sich merken kann. Ja, es war kein muslimisches Land. Mit Alkohol und so. Oder vielleicht doch. Zwinker, zwinker. Wer weiß. Schieß los. Das war eine Provokation, siebtens, das Bier rauszubringen. Ich genoss Bier als auch Zigaretten schon in jungen Jahren. Na gut, weil alt ist er ja nicht geworden. Okay, ich gebe noch einen Tipp, schon in sehr jungen Jahren. Dieses siebenjährige Kind, das 2 Schachteln Zigaretten am Tag raucht. Nee. Das wäre voll krass, wenn man dem Gedenken irgendwie eine Statue aufstellt und Bier abfüllt. Ich glaube, wir machen eine Limited Edition von dem Bier hier. Von wegen methodisch inkorrekt, wir sind moralisch inkorrekt. Ich habe echt nicht die geringste Ahnung. Ich bin mir sicher, wir kommen nicht drauf und ich freue mich so dermaßen auf die Auflösung schon. Das finde ich einen schönen T-Shirt-Spruch. Moralisch inkorrekt. Das gefällt mir. Das klingt gut. Danke, Jürgen. Das kaufe ich. Das freut mich. Ja. Ich war Soldat, und das ist unser Tipp Nummer 8. Ich war Soldat im 2. polnischen Korps. Jean-Claude Van Damme? Hat er da gesungen? Lukas Podolski? Nein. Johannes Paul II. Keine Ahnung. Spaß. Ich weiß es nicht. Okay, Tipp Nummer 9. Da ich 1944, hier ist ein Jahreszahl, nicht für eine Überfahrt nach Neapel an Bord durfte, bekam ich kurzerhand einen militärischen Rang, Unteroffizier, eine Dienstnummer, Soldbuch und wurde somit Mitglied der polnischen Armee. Aber er war doch vorher schon im Chor. Ich habe ja vorher nichts zu dem Jahr gesagt, wann das passiert ist. Also er war, anschließend gewesen nachher, anscheinend. Er will uns doch hier in die Irre führen. Nein. Gott bewahre. Ich glaube, dass der Philipp immer nochmal ein Random über seine Hinweise laufen lässt. Ich nehme einfach irgendeinen Text über eine real existierende Person, kopiere den Google Translate und übersetze ihn mit irgendwelche wirren Sprachen hin und her zurück, bis irgendwas völlig Wirres, Inkohärentes rauskommt. Ich glaube, ich werde auch mal anfangen, eure hier Stories nachzurecherchieren. So, ich wittere hier Betrug. Sehr gerne. Wie Jürgen stinkt es echt schlecht, sondern nie was erwähnt. Ich bin so schlecht bei sowas. Möchtest du gerne nochmal irgendwas wiederholt haben? Nein. Ja, weil ja total jeder dieser Hinweise, wenn man ihn jetzt ein zweites Mal hören würde, obviously dazu führen würde. Ist das vielleicht sowas, wenn man es in anderer Reihenfolge hört, dass es plötzlich Sinn ergibt? Hast du satanische Botschaften versteckt? Ja, wenn du den Text rückwärts liest, dann kommt ein leckeres Linsengericht heraus. Linsengericht. Hinweis Nummer 10. Ich wurde 1942 im Iran geboren. Jetzt hat er Schluss. Mind blown. Deine Mutter? Nein, keine Ahnung. Dominik, zähl doch mal alle berühmten Iraner auf, die du kennst. So, was machen wir jetzt? Tipp Nummer 11. Ach so, es gibt 11. Also, ja. This one goes to 11. Puh. Okay. Am Ende meines Lebens war ich 1,80 Meter groß und wog 220 Kilo. Ich glaube, dass es kein Mensch ist. Der Kollege Weißmann bandet hier die Regeln. Ah, okay, ja, alles klar. Alles klar? War ich aber mit dem rauchenden Kind nicht schlecht, dann ist es ein rauchender Affe wahrscheinlich. Ein Gorilla. Was ist 220 Kilo? Mitglied der polnischen Armee? Kann eigentlich nur irgendwie so ein Gorilla oder irgendwas sein. Na, ihr seid knapp vorbei. Der gute Name von ihm ist Wojtek. Das heißt halt sowas wie der lächelnde Krieger oder der den Krieg genießt. Ist ein Kampfelefant. Er lebte von 1942 bis 1963 und war ein syrischer Braunbär, der im Iran gefangen und von Artilleriesoldaten des 2. polnischen Korps adoptiert wurde. Bei der Schlacht um Monte Cassino half er bei der Versorgung der Soldaten mit neuer Munition. Und seit diesem Tag hat diese Abteilung als Logo einen Bären, der große Artilleriemunition schleppt. Aber wussten die alle, dass sie einen Bär in ihrem Chor haben? Ja. Und der stell ich mir voll super vor, wenn du gerade an so einem Geschütz stehst. Bär. Wir brauchen Munition. Das stell ich mir gerade ganz interessant vor. Geil. Also der wurde irgendwie eher so zur Belustigung mitgeschleppt. Die haben dem auch immer wieder Zigaretten und Bier gegeben. Sag ich doch, ein rauchendes Tier. Ja. Und ich kam mir schon mega clever vor, weil ich bis zum fünften Hinweis versucht habe zu verbergen, dass ich eine Frau beschreibe. Was? Ja. Also es gibt so Aussagen über ihn, dass der Munition getragen hat und dass ihm nie was runtergefallen ist. Dass der da sehr zuverlässig sein soll. Ein sehr gewissenhafter. Und jetzt habe ich noch die eine wesentliche zentrale Frage. Warum kriegt man das nicht in 10 Hinweise? This one goes to 11. In diesem Sinne, vielen Dank. Das hat er doch absichtlich gemacht. Nein, es war echt tatsächlich sehr interessant. Ein Bär. Ein Bär? In der Armee. Es war verrückt. Übrigens nicht der Einzige. Um meinen Arbeitskollegen zu zitieren, was kommt als nächstes? Dass Frauen Auto fahren? Buh. Es gab übrigens noch einen Bären in der Armee. Als die beiden jedoch zusammengesteckt worden sind mit der Idee, ach, die mögen sich bestimmt und spielen miteinander, weil die beide ziemlich eifersüchtig und vertrieben sich nicht so gut. Hm. Und der hat seine letzten Tage sozusagen im Zoo zugebracht und da war es wohl von Soldaten oder haben immer noch etliche gemacht, ihm Zigaretten zuzuschmeißen. Das war offensichtlich so ein Ding damals in Polen. Bären, Zigaretten zu geben. Und der hat die wohl aufgegessen, weil angezündet hat sie mal halt keine mehr und er braucht halt das Nikotin. Das wird nicht besser. Vielleicht sollten wir einfach auch mal auf die Stopptaste drücken jetzt so. Na dann, macht's gut. Tschüss. Ich drück da mal drauf, ne? Ich glaube tatsächlich, dass das mit den, was kommt als nächstes, dass Frauen Auto fahren, dass das als Rausschmeißer echt geil wäre. Gott.